Mein Psychiater sagt, ich wär total am Arsch. Als Kind hab ich einen Sarg in einem Grab gemalt. Meine Kettensäge hab ich bar bezahlt. Ich geb einen dicken Fickfinger für den Vaterstaat. Ich will Freddy Krüger meine Schlauch ins Ohr knallen. Warum? Ich fühle mich herausgefordert, denn ich bin krank und sonst keiner. Der Sensei, Kim Jongs Meister, meine Folterkammer ist voll der Hammer. Ich fessel dich und gebe dir 500 Volt, du Bastard will. Den Hammer nehme ich stundenlang draufhauen. Schneide mit der Schere deine Zunge aus der Mauer raus. Handgranaten, Beitam, Berserker, Benzinkanister plus Flammenwerfer. Pimmel in die Kimi, hier spricht der Zorn. Ich wurde mit einem grimmigen Blick geboren. Es stimmt, dass ich seitdem starke Drogen. Mit 11 den ersten Joint gepufft mit OCBs. In meinen Träumen kann ich nachts Tote sehen. Um mich herum mit den verdammten Bogen drehen. Barack Osama, alle loben den. Aber ich will ihn nackt am Boden sehen. Ich mag ihn nicht, ich hasse ihn so gesehen. Und wünsch seinem Zuhälter Sack und Totenkrebs. Hey, vor lauter Wut will ich die Sense nehmen und marschieren, bis das Blut an meinen Händen klebt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt. Steche voll in deine Leber rein. Mit dem Panzer will ich rollen, bis ihr Käfer seid. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt. Ich schwimm raus ins Meer und paddel mit meinen Händen. Egal wie weit, bin gefangen in vier Wänden. Komm, ich zeig dir mein Waffenspind. Und du weißt, dass ich reif für die Klappe bin. Mein Direktor war der größte Bastard. Ich glaub, es war er, der mich gestört gemacht hat. Er war nebenbei mein Lehrer in Geografie und nebenbei der allergrößte Neonazi. Meine Zeugnisse waren voll Pisse. Wollte lieber mit dem Kolben Pimmel die Folge picket in die Goldficken. Meine Noten waren immer wieder ungenügend. Ich glaub, das war das Gras an meinen Lungenflügeln. Mir war's scheißegal, wer unterrichtet, denn ich war eh voll wie meine Fehlstunde-Liste. Rückblickend hab ich blanke Mitleid. Verdammt bin ich seit meiner kranken Kindheit. GPS, ich werde abgehört. Mir geht es ziemlich schlecht, ich bin so krass gestört. Rap, Rebel Rapstar, Hannibal Lecter. Die Narben von Ribery waren nicht extra. Ich will dein Fleisch gut durchgrillen. Wer bitte will meine Blut durchstillen? Alarmstufe Rot, hol die Cops. Oh mein Gott, ich bin so bekloppt. Hey, vor lauter Wut will ich die Sense nehmen und marschieren, bis das Blut an meinen Händen klebt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt. Hey, ich steche voll in deine Leber rein. Mit dem Panzer will ich rollen, bis ihr Käfer seid. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so bekloppt, so bekloppt, so bekloppt.